Drittens. Österreich unter Maria Theresia und Josef II. Untertitel: Die große Kaiserin. Reform der österreichischen Verwaltung und Bildung des Einheitsstaates. Das Heer als Rückgrat des Staates. Ein deutscher Staat. Kaiser Josef in seinem Hunger nach Reformen. Die Teilungen Polens. Der bayerische Erbfolgekrieg. Neuer Versuch, Bayern zu erwerben. Der Deutsche Fürstenbund. Wachsende Schwierigkeiten in Österreich, Kaiser Josefs Türkenkrieg und Erkrankung, der Kaiser stirbt in Verzweiflung, ein Despot bist du gewesen, aber einer wie der Tag, behutsames Auftreten Leopolds II., das kleine Deutschland zur Zeit Friedrichs und Josefs. Jede Wunde und Kampfesnot seiner 17 Siege hatte der unvergleichliche Prinz Eugen dem Aufbau der österreichischen Großmacht und mit ihr dem Reiche gezollt. Österreichs Führung in Deutschland zu sichern, galt alle seine spätere Mühe als Staatsmann. Nun hatten sich kurz nach seinem Tode mit sieghafter Gewalt das Genie Friedrichs und die Kraft Preußens Gleichberechtigung neben dem Habsburgerreich erstritten und ihm eine der wertvollsten deutschen Provinzen entrissen. Ja, der Staat selbst war durch den schweren Schlag erschüttert und verdankte seiner Ermannung nur der inneren Größe und Tüchtigkeit einer Frau. Schon mit 16 Jahren ist Maria Theresia zu den Sitzungen des Staatsrates beigezogen worden. In ihrer Ehe glücklich, die mit 15 Kindern gesegnet war, hat sie dem unbedeutenden Gemahl keinen Einfluss auf ihre Politik gewährt. Wohl abgemessen sind ihre Entscheidungen im Interesse ihrer Länder und Untertanen. Eifrig, religiös, räumt sie der Geistlichkeit keinen Einfluss auf ihre staatlichen Entscheidungen ein. Die Kirche Österreichs wird unter ihrer Herrschaft vom Staate beaufsichtigt. Das evangelische Bekenntnis bleibt in Österreich verboten. Ja, sie zwingt sogar Protestanten der Alpenländer nach Siebenbürgen auszuwandern. Hier haben sie allerdings das deutsche Element wacker verstärkt. Anders als Friedrich II. Hat sich die Kaiserin der Aufhebung des Jesuitenordens gefügt. Wie alle großen Herrscher versteht sie es, sich mit bedeutenden Ratgebern und markanten Köpfen zu umgeben. Der maßgebendste ist der Fürst Kaunitz, Lenker der österreichischen Schicksale unter ihrer und ihrer Söhne Regierung, ja auch noch zu Beginn der des Kaisers Franz. Er ist der Begründer des Ministeriums des Äußeren, der K&K Haus- und Hofstaatskanzlei. Im Innern sind Graf Friedrich Wilhelm Haugwitz, Graf Rudolf Schottek und später Graf Friedrich Hatzfeld bestimmend. Mit ihrer Hilfe hat die Kaiserin einen veralteten Staat unter den Eindrücken der ersten Schlesischen Kriege reformiert. Die Ergebnisse zeigen sich bereits im Siebenjährigen Krieg. Regierung und Gerichtsbarkeit der Stände verschwinden. Ein Direktorium wird für die österreichischen Länder geschaffen, später die Vereinigte Böhmisch-Österreichische Hofkanzlei. Die Finanzen finden eine andere Pflege als früher. Auch Klerus und Adel müssen nun Steuern zahlen. Handel und Industrie werden gefördert, das Heer wird als Rückgrat des Staates von Daun und Lasi geschult. Die Kaiserin gründet die Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt. Der von ihr gestiftete Militär-Maria-Theresien-Orden wird die höchste Auszeichnung der kaiserlichen Armee. In Friedenszeiten gründlich erneuert, hat sich das österreichische Heer dem preußischen später ebenbürtig gezeigt. Die Artillerie wird seine Hauptwaffe. Die Kaiserin ist die Gründerin der österreichischen Volksschule. Abt Felbiger von Sagan, der auch Friedrich dem Großen diente, hat ihre Organisation eingeleitet. Für die Hochschulen ist Gerhard van Swieten wertvoller Ratgeber. Doch sind sie für die Kaiserin vor allem Staatsanstalten zur Heranbildung tüchtiger Beamter. Trotz seiner Vielgestaltigkeit ist der Staat Maria Theresias ein deutscher. Der Hof wird wieder deutsch, die spanische Etikette gelockert. Die Kaiserin verkörpert den Geist des besten Österreichertums. Es ist die Gabe, mit Fremden fertig zu werden, unvermerkt und mit sanfter Hand die Mittel-, Klein- und Bruchvölker des südöstlichen Mitteleuropa an das schützende deutsche Volk und seine größeren Geschicke zu binden, das Vielgestaltige zu einer Einheit zu bilden und ohne viel Aufhebens, ohne straffe Unterordnung und hartes Kommandowort dennoch dem Ganzen dienstbar zu machen. Die Kaiserin weist die Aristokratie nach Wien zu ziehen. Auch die magyarischen und tschechischen Adligen verbringen zumindest den Winter in der Hauptstadt und sind auf dem Wege, eingedeutscht zu werden. Die Verwaltung durch die Kreisämter ist gleichfalls eine deutsche. Das Deutsche wird die Sprache der Gebildeten. Besonders in Böhmen und Mähren wirken hier die Volksschulen viel. Eine segensvolle Tat ist es, dass wieder 40.000 deutsche Bauern aus den Rheinlanden, Franken und Lothringen in Südungarn Aufnahme finden. Eifriger wird das Reformstreben, zum Teil überhastet, als Joseph Mitregent seiner Mutter wird. Der alte Kaiser ist 1765 gestorben und Joseph II. Von 1765 bis 1790 darf sich nun im Heerwesen und in der äußeren Politik ausleben. Alles andere behält sich die erfahrene Kaiserin vor. Aber Joseph erreicht 1766 doch schon die Aufhebung der Folter, die in Preußen schon abgeschafft ist, während die Nemesis Theresiana noch sehr streng gewesen war. Die Auswirkungen der theresianischen Zeit haben die lange Dauer der habsburgischen Monarchie, auch als sie bereits als zeitungemäßer Fremdkörper erschien, ermöglicht. Wären ihre Nachfolger den gleichen Weg gegangen, so wäre ein deutsches Österreich vom Rhein bis zu den transsilvanischen Alpen entstanden. Aber Maria Theresia und ihr edler Sohn stehen völlig allein. So haben sich die Aussichten ihrer Herrscherzeit nicht erfüllt.